Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren amüsanten Folge Bäckerfaust, Ihrem Musikmagazin Musik und. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ihrer Lieblingsradiosendung Bäckerfaust, dem Musikmagazin, hier bei Radio Frei oder vielleicht auch an Ihrem Podcast-Endgerät, dargestellt in der, es könnte nicht prachtvoller sein, Form eines Mannes. Man nannte ihn früher Eros, Adonis und heutzutage nennt man diesen Körperbau Ronny. Guten Tag. Hallo, vielen herzlichen Dank. Du schmeichelst mir immer. Und natürlich muss ich dich auch noch vorstellen. Darf ich dich auch noch vorstellen? Der liebe Elias, ja, ohne der den liebe das reicht. Ganze hier so lieb nicht. Ist, lieb ist ja auch ein Attribut, das ist wie nett. Nein, lieb ist schon mehr als nett. Und auch nett ist schon, ich finde, nett wird unterschätzt. Es ist eher so der liebe Typ von nebenan. Das ist vielleicht auch eine Rubrik, um die es heute geht in unserer Sendung. Möchtest du eher der knallharte Schlagertyp von nebenan sein, dann stelle ich dich so vor. Knallhart nicht, eher der Süße. Also der eher süße, der liebe Schlagertyp von bei nebenan. Bei dem dann auch die Geschichte erzählt werden kann, so er war Krankenpfleger einfach nur, weil er die Menschen liebte, weil er einfach nur für alle da sein wollte und hat dann, nachdem er Stunden und Nachmittage verbracht hat, im Kreise der Patienten mit seiner Gitarre und Lieder gesungen hat, ist er jetzt auf die Bühne gekommen. Und hier ist er heute Abend für Sie. Da ist er. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist er. Willkommen, Elias. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Der ein oder andere, die eine oder andere wird es vielleicht bemerkt haben. Heute dreht sich alles um das wunderbare Thema Schlager. Wunderbar. Und wer hätte es gedacht, natürlich herausgesucht von meiner Wenigkeit, weil, wie du es schon in den letzten 23 Sendungen des Öfteren betont hast, ist es nicht unbedingt deine Musikrichtung. Schlager geht gar nicht. Kann ich so gar nicht mitgehen. Also das ist, dazu muss ich gleich am Anfang sagen, Elias hat das Thema ausgesucht. Ich habe mich breitschlagen lassen und es ist mir schwer gefallen. Es ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, mich darauf einzulassen. Die große Frage ist ja erstmal, wie wir am Ende den Schlager definieren, was das alles sein soll. Wir haben die ganze Stunde wieder mal vollgepackt für Sie, aber ich muss ja sagen, ich wäre erstmal dafür, dass wir erstmal einen kleinen Schlager anspielen. Oh ja, unbedingt. Um uns langsam warm zu machen. Und deswegen habe ich einen neuartigen Schlager, Slatko mit Ich vermisse dich wie die Hölle, spiele ich jetzt nicht. Du kannst wieder Luft holen, es ist alles Hölle, gut. Hölle. Nee, das ist Wolfgang Petri. Ich vermisse dich wie die Hölle, war Slatko von Big Brother House, aus der ersten Staffel Big Brother damals. Hat auch mit Jürgen, bist mein großer Bruder, gemacht. Und interessant ist, dass Slatko tatsächlich in den Top 10 der meistverkauftesten Schlager zweimal mit diesen zwei Singles drin ist. Und der ist danach auch wieder völlig verschwunden. Also Slatko, bitte melde dich, falls du uns da draußen zuhörst. Jedenfalls ist der irgendwie, ich glaube, der hat zusammen 1,5 Millionen Tonträger verkauft mit seinen zwei Hits und der war halt wirklich nur, was heißt nur, der Höchstleistungssport mit 90 Tagen Big Brother House oder also, wie viel auch immer. Wir werden da nachher unbedingt noch drauf zu sprechen kommen. Das wird interessant, aber jetzt erstmal ein anderes Lied, weil ich habe dir oder auch Ihnen da draußen am Endgerät habe ich einen meiner absoluten Lieblingsschlager mitgebracht. Und der läutet für mich auch immer so ein bisschen die Weihnachtszeit ein oder die Winterzeit. Es ist ja jetzt auch November und so langsam werden die Abende kürzer und man sitzt zu Hause eingewickelt in einer Decke, so wie Sie jetzt vielleicht hier am Sonntag um 17 Uhr. Und deswegen für Sie Elisa Garbei mit ihrem großen Hit Winter in Kanada. Die wunderbare Elisa Garbei mit ihrem Hit Winter in Kanada. Also wem es jetzt nicht warm ums Herz geworden ist, dann weiß ich auch nicht. Also herzlich bei mir willkommen. Geht's so. Bei dir geht's so. Also mir ist es schon allein warm bei dem Gedanken, dass es wie jeden zweiten Sonntag im Monat hier bei Radio Frei Bäckerfaust, ihr Musikmagazin, ist also zurück. Aber jetzt ganz ehrlich, bei dem Lied, ich stelle mir immer diese junge Frau vor, an dem großen Mikrofon, frühe 60er, die aus voller Imbrunst über ihre Beziehung damals in Kanada sang und als der Schnee noch da lag, ihr Mann noch mit ihr vor dem Kamin schmuste und kuschelte und dann, als der Schnee ging, war er plötzlich auch verschwunden. Ja, so geht's ja oft im Leben, ne? Ja, das und ist ja, dass, der Schlager, dass dich das nicht trifft, kann nein, ich der nicht Schlager verstehen. Der spricht halt wirklich einfach nur aus den Menschen, aus der Seele. Ne? Pass auf, ich hab so ein wunderschönes Zitat gefunden. Das muss ich hier zum Besten geben. Ist aus einem Text von Andrea Diener. Der Text hat übrigens den wunderbaren Titel Dein ist die ganze Terz. Pass auf. Die Popularmusikforschung führt seit einiger Zeit einen Diskurs. Wie verhält man sich zu Musik, die vielen Menschen gefällt, einem selbst jedoch körperliche Schmerzen bereitet? Reiht man sich ein unter die alternativen, nicht hegemonialen kulturellen Entwürfe und feiert sie als demokratische Teilhabe einer minder geschmacksbemittelten Musikkonsumentenschaft nach dem Motto »Besser dieser Scheiß als gar keine Musik« oder spricht man offen aus, dass man das Ganze eher kritisch betrachtet und sich wünscht, die Aufklärung käme und fegte die verlogenen Konstrukte hinweg, bevor man noch mehr Hirne mit ihren siffigen Verblendungszusammenhängen vergleistern könnte. Schön. Also schön. Bei der Interpretation möchte ich erstmal damit anfangen, dass der Titel ja ganz klar eine Anspielung auf Heinz Rudolf Kunze mit Dein ist mein ganzes Herz war. Auf jeden Fall. Oder Dein ist mein ganzes Herz so. Ja, und da muss ich sagen, Heinz Rudolf Kunze zum Beispiel ist ein absoluter Schlagergegner, weil er seine eigene Musik auch nicht als Schlager bezeichnet. Das kann sein, aber ich glaube, hat man als Künstler da überhaupt einen Einfluss drauf? Die Frage ist, wer kategorisiert das Ganze, ja? Ansonsten natürlich, ich bin gespannt auf deine Hasstirade, die nun folgt. Deine Interpretation des Textes oder hat dir der Text tatsächlich mitten aus dem Herz gesprochen? Dieser Text, den ich gerade vorgetragen habe, er spricht mir aus dem Herzen. Also wirklich, ich kriege da körperliche Probleme, wenn ich diese Musik höre. Das macht mich wirklich, obwohl, das setzt mich unter Stress. Obwohl der Schlager ja aber eigentlich genau das nicht verursachen soll, sondern er soll dich ja irgendwie entfernen von dem, was du immer in den Nachrichten und überall mitbekommst, irgendwo aus deinem Alltag rausgehen und er ist ja eigentlich nur dazu da, dich irgendwie abends mit der ZDF-Hitparade wieder zurückzuholen, auf dem Boden, dich erden, einfach mal wieder Mensch sein. Das ist nämlich Dieter Thomas Heck. Ist das Erden denn das Prinzip davon oder ist es nicht? Uns einlullen in eine Scheinwelt, in diesen Sehnsuchtsort Kanada, wo alles schön ist und wo alles ganz wunderbar ist und wo der tolle Mann auf mich wartet. Sind wir doch mal ganz ehrlich, eingeholt werde ich, wenn ich früh wieder aufstehe, dann bin ich geerdet, weil dann ist nämlich der Schnee geschmolzen. Gebe ich dir recht. Aber das Interessante ist, dass Schlager selbst ja auch gar nicht sagt, dass da mehr Sinn dahinter ist. So, ich habe mir hier im Vorfeld von NDR gibt es eine wunderbare Reportage, Traumjob Schlager. Oh. Geht auch nur eine halbe Stunde und irgendwie wird dann Bernhard Brink wird, ich glaube, ein Jahr circa war das begleitet auf seinem, wie er seine CD gemacht hat und wie er die dann in Elektrofachgeschäften in deutschlandweit irgendwo vorstellt und probiert wieder auf die Bühnen der Nation zurückzukommen. Und da geht's genau natürlich los mit diesem Vorwurf, mit dieser Scheinwelt und Co. Und er sagt dann halt auch ganz klar, ja, genau dafür sind wir auch da. Dass wir die Leute abends nicht noch mehr belasten mit Problemen, sondern einfach nur, dass die Leute in diese Traumwelt kommen. Und dazu sind sie da. Und da muss man ja sagen, auch wenn es nicht meine Musik ist und mein textlicher Anspruch auch nicht, aber ich glaube, so bei manchen Rentnern sehe ich dann schon, wenn ich so abends bei Oma und Opa bin und die hatten das früher drauf, so, dann muss ich sagen, ich glaube, die wirken jetzt nicht unzufrieden, wenn sie sich diese Sachen anhören und zuschauen. Ich glaube, was du ansprichst, ist der Eskapismus. Ne? Schlager als die Droge, genau, die mich wegbringt aus der Realität. So weit würde ich ja gar nicht gehen. Es ist halt einfach nur Untermalung des Samstagabendgefühls. wenn du aus dem Alter raus bist, dass du irgendwo noch groß Samstagabend umherziehst und tust und machst, unterstreicht das einfach nur, das ist das Wochenende, fahr runter. Also liebe Zuhörer, auch wenn ich ganz jung erscheinen mag, ich bin schon aus dem Alter raus, dass ich jeden Samstag unterwegs bin und trotzdem. Also nein, davon möchte ich mich am Samstagabend nicht abholen lassen. Das ist ja auch kein Problem. Schlage ist ja auch nur ein Angebot und kein Muss. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Hast du uns noch einen mitgebracht? Das ist, ja, habe ich auf jeden Fall. Aber um die Sache zu Ende zu bringen, es ist unfassbar, weil allein in dieser NDR-Reportage auch zu sehen, da ist Vincent Groß, ein junger Künstler, der sich in einer, also ich glaube in den 10, 12 Minuten, wo es um ihn geht in der Reportage, ich glaube, ich will nicht lügen, aber circa 100 bis 150 Mal durchs Haar fährt, aalglatter, Anfang 20-Jähriger, genau wie man sich ihn vorstellt, soll aufgebaut werden fürs breite Publikum, um ihn zu vermarkten. Und es ist dann halt wirklich so, diese Proben für seine erste Tournee mit so zu üben, zu sagen, wow, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und es bedeutet mir wirklich sehr viel, heute Abend hier zu sein. Und die Choreografin immer wieder sagt, das kauft dir keiner ab, wir machen das nochmal und wir machen das nochmal. Und dann wird geübt, wie man sich hinsetzt, wie man sich die Gitarre umhängt, das alles, es wird quasi trainiert, also, realistisch rüberzukommen auf der also Bühne. Also dann ist auch aber es das Samstagabendgefühl, von ja, dem du hier gerade genau erzählt hast, nichts anderes als genau dieser Verblendungszusammenhang, den ich eben erwähnt habe. Es ist einfach nur eine Scheinwelt. Und das Witzige ist, man tut ja nicht mal so, als wenn es keine Scheinwelt wäre, sondern genau, man sagt den Leuten eben offen ins Gesicht, ne, es ist wir eine Scheinwelt. Veräppeln euch hier, wir machen euch hier das Angebot, euch jeden Samstagabend schön veräppeln zu lassen. Großartig. Nee, aber das ist ja kein Veräppeln, wenn ich dir vorher sage, dass ich 2 Euro aus deinem Geldbeutel nehme, habe ich sie dir ja nicht gehoben. Also ist ja was anderes, als würde ich sie mir einfach so holen. Wenn ich erst Gaga gemacht werde vorher. Ich sehe schon, diese Sendung bringt viel Zündstoff mit sich. Aber wer auch viel Zündstoff mitgebracht hat, damals Ende 50, Anfang 60, war der deutsche Elvis Ted Harold. Oh. Als Schlager vom Beat und vom Rock'n'Roll noch nicht eindeutig getrennt war, sondern alles, was irgendwie lief im Fernsehen und auf Platte, war halt ein Schlager. Und Ted Harold war der Draufgänger schlechthin, gegen den sogar ermittelt wurde, ob er die Jugend nicht aufbringt. Und dann habe ich hier einen seiner bekanntesten Hits, einen meiner Lieblingshits, Ich bin ein Mann von Ted Harold. Viel Spaß. Ted Harold mit Ich bin ein Mann, dem ein oder anderen sofort wieder ins Gedächtnis gerufen. Werner Beinhardt. Aber Fall. Ted Harold, einfach nur ein großartiger Künstler, der teilweise dann auch angefangen hat und hat englische Original-Rock'n'Roll-Titel einfach ins Deutsche übersetzt mit Ich bin ein Wanderer zum Beispiel, ist einer seiner Hits. I'm a Wanderer? Ja. Ach, großartig. Echt, das, was soll das, ne? Sowas kann ich auch nicht nachvollziehen, weil wenn ich ab und an gewisse Radiosender höre, wo den ganzen Tag wirklich nur deutsche Lieder laufen und das in der Regel 70% davon sind von ABBA und Co., die einfach irgendjemand nochmal im Deutschen nachproduziert hat, wunderbar. Und wenn Sie sich jetzt da fragen, wer sich hier schon wieder gerade über andere Radiosender zu Recht vielleicht auch lustig macht, herzlich willkommen zurück bei Becker Faust, Ihrem Musikmagazin und natürlich bei Ihrem Lieblingsradiosender Radio Frei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und heute dreht und sich bitte alles dranbleiben. Um Schlager. Ja, heute dreht sich alles um Schlager. Und nur weil es heute um Schlager geht, muss man nicht abschalten, weil wir haben Hits, Hits, Hits, beziehungsweise ich habe die Hits. Du ja, bist ja, hast also ja eher den Pöbel. Ich habe Hits eher, und Pöbel heute. Ich habe eher die Aggressionen heute. Aber okay. Weißt du, wo Schlager herkommt? Ja, wahrscheinlich aus dem Englischen von Hit. Von Schläger. Unfassbar gute Geschichte. Muss ich kurz an der Stelle loswerden. Okay. Das Buch von Flake, dem Schlagzeuger, nee, dem Keyboarder von Rammstein, Verzeihung. Heute hat die Welt Geburtstag. Unfassbar witzig. Er macht sich Gedanken darüber, warum der Schlager Schlager heißt und sagt, es kommt ja aus dem Englischen von Hit und im Deutschen das Ganze Hit. Schlagen. Quasi einfach nur einzudeutschen und zu sagen, das ist aber ein Hitler, hat er gesagt, wäre halt irgendwie recht bescheuert gewesen. Deswegen hat man es übersetzt und hat es Schlager genannt. Fand ich eine sehr schöne Erklärung, woher das Wort Schlager kommt. Sind wir fast bei Wanderer. Ja, genau. Großartig. Also, da muss ich sagen, da hat er leider nicht recht gehabt. Zumindest, was ich rausgefunden habe, ist, dass der Schlager bereits im 19. Jahrhundert aufgekommen ist. Hm. Ja? Im 19. Jahrhundert? Im 19. Jahrhundert gab es den Begriff schon. Und hat zwar, man da schon heiße Module am Computer gehabt? Da hat man schon heiße Module, nicht am Computer gehabt, aber heiße Module. Und zwar ging das von Johann Strauss aus. Der hat nämlich bei der Uraufführung seines Walzers an der schönen Donau, da hat die Presse erstmals von Schlager gesprochen. Ja? Also an der schönen Donau war der erste Schlager, so könnte man sagen. Was ich total krass finde. Und man geht wohl davon aus, dass das so aus dem Wienerischen kommt, so durchschlagen, ne? So ein durchschlagender Erfolg, so das war dann der Schlager irgendwie. Und ja, da muss es wohl herkommen. Und so richtig berühmt geworden oder so richtig aufgekommen ist es dann in den 1920er Jahren, so aus den Operetten und sowas. Und durch Radio, Schallplatte ist das Ganze dann riesengroß geworden. Ne? Also man konnte es dann halt überall hören und seichte Unterhaltung. Radio ist ja gerade irgendwie 70 geworden oder sowas. Wenn du das sagst, ja, also Radio, Happy Birthday Radio. Ja, Radio hat irgendwie gerade Geburtstag gehabt. Und ich glaube, gehört zu haben, dass damals das Ganze so aufgemacht wurde mit lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, machen Sie beim Radiohören nichts anderes, sondern nehmen Sie sich diese Zeit frei, um sich wirklich auf das Radio zu konzentrieren. Sollten Sie übrigens zu Hause auch auf jetzt jeden machen. Fall, das war der kleine Unterton, den hast du gemerkt, ne? Ja, aber nicht zu sehr entspannen jetzt gerade beim Autofahren. Nein, das stimmt, beim Autofahren. Beim Autofahren vielleicht nicht, aber zu Hause kann man ruhig auch mal das Handy aus der Hand legen. Dann einfach nochmal runterladen und nochmal neu anhören. Genau, und was waren da die großen Leute? In welchen Jahrzehnten? 1920er, so 30er. Comedian Harmonist. Richtig, Comedian Harmonist und die Marlene. Marlene Dietrich. Ja, genau, so ja, das waren ja. Die. Und witzigerweise, in der NS-Zeit wurde der Schlager dann auch wieder aufgegriffen. Und es wurde dann verwendet, um Propaganda zu verbreiten. Ne? Entweder Durchhalteparolen oder aber so, Chaka-Jungs, wir schaffen das. Und also echt Wahnsinn. Ja, nach dem Krieg ging es dann darum, große Gefühle zu vermitteln. Ne? So alles lag im Schutt und Asche. Da kommt dann wahrscheinlich auch das Samstagabendgefühl. Da sind wir wieder. Ne? Da kommt dann das Samstagabendgefühl. Ja, genau. Flucht aus dem Alltag. Ne? Und in den 70ern, einer unserer größten, Roy Black. War schon 70er, ja, Roy 70er, Black? Ja, also so habe ich das aber gefunden. Aber ich glaube, ja doch, na gut, in den 70ern haben viele ihre Karriere gestartet. Genau, so, da ging das richtig. Ich glaube auch die Anfänge Udo Jürgens, Roland Kaiser, ist glaube ich alles so 60er, 70er. Heintje, ja. Ne, darfst du niemals vergessen, wenn sie umschlage. Also Heintje, ein ganz großer, naja gut. Und dann kommen die 80er Jahre. Und der Hammer ist, in den 80er Jahren war Schlager fast tot. Na, durch die Neue Deutsche Welle natürlich. Durch die Neue Deutsche Welle. Die hat dann, Schlager hat sein Alleinstellungsmerkmal verloren. Deutsch war halt dann völlig verbreitet. Sehr interessantes Interview mit Dieter Thomas Heck, der ja nun mal die große Samstagabend Deutsche Hitparade-Sendung, die auf Schlager angelegt war, ja, moderiert hat. Und der damals, so wird es erzählt, auch einen unfassbaren Hass hatte auf die Neue Deutsche Welle, beziehungsweise eigentlich nicht so richtig Bock hatte. Weil sie ihm alles kaputt gemacht haben, oder? Ja, was? Aber sie mussten ja die Neue Deutsche Welle-Stars in ihrer Hitparade auftreten lassen. Weil es Hits waren. Weil es natürlich Hits waren. Ja, okay. Und aber jetzt so im Nachhinein gibt er sich versöhnlich und sagt, natürlich sind so manche Sachen, findet er heute auch im Nachhinein noch gut. So Hubert K. und sowas, da konnte er dann schon mitleben. Ah. Aber ich glaube, mit sowas wie Trio oder ähnlichem, es war nicht so ganz seine. Haben sie doch weich gekocht jetzt. Ich glaube, da war auch jegliches Publikum mit Trio, mit Anna, lass mich rein, lass mich raus und Co., glaube ich, maßlos überfordert. Auch mit dieser gelangweilten Darstellung der Lieder, die da irgendwie, das war ja komplett, ich glaube, die Neue Deutsche Welle ist das, gerade der Anfang, wo man sagen muss, da war halt auch noch wirklich eine große Sache dahinter. Die haben, glaube ich, den Laden gesprengt. Das war zu viel. Aber das war doch was, weißt du? So, das ist das, was ich bei dieser Musik schön finde. Die hat Ecken, die hat Kanten, die irgendwie die reizt. Aber das ist das, glaube ich, was die Einschaltquoten nicht steigert bei der deutschen Hitparade, weil genau da geht es ja schon wieder los. Es hat Reibepunkte, die man sich ja nicht wünscht. Richtig, Weil der Samstagabend verläuft reibungslos. Eben. Ne, eben. Da sagt vielleicht der Papa nochmal, Mutter, jetzt Klappe halten, ich will Bier trinken und Fernsehen gucken. Na, das ist jetzt aber Klischee. Ich reiße jetzt hier die auch Schublade mal so offen. Den Klischeebaum. Interessant ist auch, dass der Beat Club tatsächlich vor der ZDF-Hitparade da war, was ich nicht gedacht hätte. Okay. Aber die Hitparade wurde tatsächlich nur ins Leben gerufen, weil sie natürlich ein Gegenstück brauchten zum Beat Club, weil plötzlich ja die englischsprachige Beatmusik getrennt wurde vom deutschen Schlager. Okay. Und daraufhin wurde die Hitparade ins Samstagabend-Fernsehen gerufen. Das ist hier als kleine Randnotiz nochmal. Nur mal, um zu zeigen, auch ich habe mich du ab und an mal mittendrin vorbereitet. Ich merke das schon. Es ist dein Thema, ne? Schlager war tot. So, aber dann kamen die 90er. Dann kamen die 90er und dann kam das Partyvolk, Gildohorn und die orthopädischen Strümpfe. Richtig. Stefan Raab und. Aber Stefan Raab in den Schlager, na gut, er hat die Lieder für Gildohorn und Co. geschrieben, aber selber. Naja, das ist halt die Frage, was definieren wir als Schlager? Wie definieren ne? wir Schlager? So. Also auf einer einschlägigen Schlagerseite im Internet, die natürlich pro Schlager ist, wird natürlich gesagt, Schlager unterwirft sich keinem Genre, weil Schlager kann heutzutage alles sein, weil Schlager sich mittlerweile mischt mit Hip-Hop. Wir haben Karel Gott singt zusammen mit Bushido oder Nino D'Angelo mit Jenseits von Eden mit Echo Fresh. Auch super Duo. Peter Maffay, der heute natürlich nicht mehr im Schlager ist, aber eigentlich ja ein früherer Schlagerstar war, singt mit Sido und Bushido zusammen. Also es ist, da treten die wildesten Geschichten untereinander auf. Also ich glaube, Schlager, ich habe da auch nichts wirklich gefunden, wo man jetzt sagen könnte, das ist jetzt die Definition für Schlager. Ne? Das lässt sich nicht. In der Regel, was ich immer wieder gefunden habe, es muss gefällige Musik sein, die halt irgendwie ins Ohr geht, die leicht ist. Ja. So. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, die ganzen Leute springen da auf. Also. Mit Schlager lässt sich einfach gerade enorm viel Geld verdienen. Ja. Ne? Voraussetzung habe ich dort auch gelesen, Mulle. Melodie, sehr eingängig, ist vor allem deutschsprachig. Kurzum, das wichtigste Ding ist, jeder kann mitsingen. Das ist, und das selbst mit 3 Promille. Richtig. Übrigens auch Bernhard Brink, super. Alle hassen den Schlager. Alle sagen hier im Büro und überall sagen sie, ja, also ich würde ja niemals Schlager hören. Und dann am Wochenende aber, wenn sie dann auf der Bierbank stehen und haben 10 Bier drin, dann können sie alle die Texte komischerweise. Habe ich auch gelesen. Und es gab wohl im Jahr 2014 auch eine Umfrage von YouGov. 55% der Deutschen sagen, dass sie Gefallen an Schlager finden. Ja, ich würde mal behaupten, es ist das größte, also der Genre mit der größten Community hinter sich. Also, was mir schon wieder, also du siehst es jetzt ja hier, wie das auf meiner Haut wirklich. Glaub mir, die Dunkelziffer ist deutlich höher. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Weil, man muss ehrlich sein, wenn du irgendwo auf größeren öffentlichen Veranstaltungen bist, es ist in einer Zeit, als jetzt gerade so diese Popschlagerwelle lostrat, die jetzt so in den letzten 10 Jahren plötzlich da ist. Es war eine Zeit, du kamst um Atemlos von Helene Fischer nicht drumherum. Es lief überall. Und das kann ja nicht einfach ohne Grund überlaufen. Ich meine, diese Single ist, glaube ich, irgendwie über 1 Mille mal verkauft worden. Ihre ganzen Alben und alles haben sich irgendwie 5 bis 10 Millionen Mal irgendwo da dazwischen verkauft. Es muss ja ein Markt da sein. Also, der Markt ist auf jeden Fall da. Der Markt ist auf jeden Fall da. Die Leute finden das ja auch gut. Ich habe das Gefühl, häufig machen sich die Leute auch da gar keine eigenen Gedanken. Also da jetzt irgendwas anderes zu finden, das läuft halt gerade im Radio. Es ist gefällig, es ist eingängig. Was habe ich hier gesehen? Die Texte sind trivial, sprechen aber sehr stark die Gefühlsebene an. Na, genau das ist es so. Du willst nicht drüber nachdenken. Alle Leute hören es. Es macht ein bisschen Bum-Bum. Das ist ja auch das, was, das kannst du eigentlich die ganze Schlager oder die ganze Entwicklung des Schlagers so beobachten. Kommt ein neues Genre auf, werden dann diese Elemente immer in den Schlager mit eingebaut. Ne? Sei das so ein bisschen so ein paar Beats. Also heutzutage brauchst du halt ganz viele Beats drin. Früher waren das dann halt ein paar Gitarren, die man mit reingebracht hat. Also man greift das immer auf, wäscht das alles so ein bisschen weich, die Trends, die gerade da sind, lutscht es ab. und dann ist es gefertigt und dann kann ich das losspielen lassen und die Leute finden es einfach nur noch toll. So, und aber jetzt würde ich gerne nochmal was auf den Plattenteller legen, sag mal. Hast du was mitgebracht? Ja, also, pass auf. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe da so ein, also wirklich so, das ist trivial, ohne Ende, vielleicht nehmen wir das einfach, Gus Bacchus. Ich liebe Gus Bacchus. Ja, ich, also die Sauerkrautpolka ist eines meiner, meiner absolut größten Hits. Also wir hören heute bitte nicht die Sauerkrautpolka. Aber ich sehe schon, was du uns mitgebracht hast. Ja, und das steigert meine Vorfreude zu dem Westlichen. Es kribbelt gerade überall. Also ich habe das jetzt in der Vorbereitung das erste Mal überhaupt gehört. Gus Bacchus mit Bohnen in die Ohren. Viel Spaß damit. Ja, das war der wunderbare Gus Bacchus mit einem Tipp an alle Leute, die wie ich Schlager nicht sonderlich mögen. Steckt euch Bohnen in die Ohren. Aber bitte nicht jetzt, meine Damen und Herren. Nein, bitte nicht jetzt. Jetzt bleiben jetzt Sie noch ein bisschen weiter dran, aber hier bei Becker Faust, Ihr Musikmagazin. Ich finde es allein der Moment mit da helfen keine Tropfen Bohnen. Und ich kann mir gut vorstellen, so nach dem sechsten Bier auf der Bierbank Bohnen in die Ohren. Du brauchst halt, also ich finde, das schlägt dem Trivialen den Boden aus. Das ist so. Und ich glaube, das ist auch so in der Zeit, wo der unterwegs war, ist er hat, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Strolch-Ding. Glaube ich so. Er ist so ein bisschen der kleine Frechdachs, der sich mal was erlaubt. So wie der angepasste Frechdachs. Zwar mit einem gut gebügelten Hemd und einem schicken Pullover obendrauf, aber er ist so dieser, er kann auch mal, macht mal einen kleinen Spaß, so dass das mal kurz geschmunzelt werden kann. Immer ein Strolch. Genau. Ne? Immer so. Also auch da wieder diese Gefälligkeit. Es muss immer alles im Rahmen bleiben, alles sehr schön ordentlich. Wir hatten ja damals, als wir über die Jugendkulturen gesprochen haben, ne? Da hatten wir ja auch über Strolche gesprochen. Die sind dann aber auf der Straße irgendwie Zwangshaare geschnitten worden. Ja. Und hier, man kommt halt rüber und ja, man ist halt gut angezogen und macht immer mal so einen kleinen Witz und alle freuen sich darüber. Dann verkauft er auch noch dieses die große weite Welt. Ne? Er hat diesen Akzent. Natürlich. Und wo sehnt man sich hin in die Ferne? Und ich habe das, hab das auch gefunden, dass früher der Schlager, du hattest das ja eben auch so bei dem ersten Lied Kanada. Ja. Ne? So der frühe Schlager, da soll es wohl sehr darum gegangen sein, so dieses Fernweh zu bedienen. Ne? Also man hat irgendwie, was habe ich da gefunden? Man hat Kanada, man hat die Fiesta Mexicana. Das war aber schon der, also das war, das ja, aber es ist nicht der moderne Schlager, weißt du, so, wir hatten den griechischen Wein, so immer irgendwie so Sehnsuchtsorte, wo man sich hinbegeben will. Und zu dem modernen Schlager, à la Helene Fischer und Michelle und was weiß ich, wie diese ganzen Mädels da heißen, die sind halt eher so in der Gegenwart verhaftet, im Hier und Jetzt, im Feiermodus, ne? Wir ziehen durch die Straßen, genau. Wir feiern bis Mitternacht und dann geht's noch weiter und dann kommt hier Gabalier und besingt dann halt die schöne Heimat, ne? So, das, und da hat sich schon was ziemlich verändert irgendwie. Ja, interessant ist, dass es trotz alledem ja in der Regel auch, also trotz, dass sich so viel verändert hat, geht es ja trotzdem immer nur um dieselben Sachen, um Sehnsucht, aber es geht halt jetzt irgendwie, die Sehnsucht hängt mit Liebe oder mit Feiern zusammen, aber es muss jetzt halt kein anderes Land sein, aber es soll natürlich da was gedeckelt werden, ganz klar, aber was da ja die große Frage ist, ist, also ja, wir haben ja schon drüber gesprochen mit der ganzen Geschichte, mit dass der Schlager natürlich keine Ecken und Kanten haben soll und Co. Und ich habe mich da auch mal auf die Suche gemacht, so Schlager und Politik. Es ist halt wirklich überaus schwierig, überhaupt Künstler zu finden, die sich irgendwie politisch positionieren. Hast du da was gefunden? Ja, also es ist so, das, was man Politik nennen kann im Schlager, ist halt, also jemand wie Udo Jürgens hatte schon klare Linien, so, hat auch mit solchen Sachen, mit ein ehrenwertes Haus und so, ja auch schon gesellschaftskritisch ein bisschen was angefasst, wo, also wenn man den Text heute hört, denkt man, ja, ist halt ein Schlagertext. Für die damalige Zeit war das schon so, oh, es hat einen doppelten Boden, ist eigentlich wirklich schon zu heiß. Also wie kann er das singen? So damals Riesenskandal. Darf so. Das dann überhaupt als Schlager bezeichnet werden? Also ich denke schon, weil es ist ja, es ist trotz alledem eingängige Melodie, eingängiger Text, ist tauglich definitiv. Aber also kann, ne? Es stößt, also es kann ja schon anstoßen irgendwie. Also dass ja, man. Es ist auch genauso wie, was ich auch noch gefunden hatte als Beispiel, ist zum Beispiel damals Eurovision Song Contest Gewinnerin für Deutschland, Nicole, mit ein bisschen Frieden. Ja, okay. So, wo man halt sagen muss, okay, hier wird halt gerade irgendwie die heile Welt zurückgewünscht, es geht um Frieden, aber so richtig klar, welche Position hier bezogen wird, natürlich die friedliche, aber es ist jetzt keine größere Aussage drin, um welchen Frieden es jetzt gerade geht oder es gibt auch am Tag, als Conny Kramer starb, so. Ja. Kann man da schon von Politik reden, wenn es um einen Drogentoten geht, in dem Lied, wo besungen wird, dass THC die Einstiegsdroge ist, die dich genauso tötet wie alles andere? So. Da müsste man jetzt wirklich mal fragen, ob man das denn überhaupt noch als Schlager bezeichnen Also aus kann, der heutigen weil, Sicht ja, ja, aber ich glaube in der Zeit, wo es aktuell war und wo das vielleicht wirklich auch Themen waren, die man eigentlich nicht angefasst hat, glaube ich, war eher Punk. Punk würde ich nicht sagen, aber es war wahrscheinlich nicht hitparadentauglich im Großen. So, also ich weiß nicht, ob ehrenwertes Haus bei der Hitparade, ob ist eine gute Frage, sollte man mal recherchieren. Es ist auch interessant, dass ein bisschen Frieden überhaupt bei diesem Eurovision Song Contest wirklich antreten konnte, weil das war, ich glaube, 72, als sie gewonnen hatte. Und ja, Kalter Krieg. Ja, eben genau die Zeit. Und es stehen ja wirklich auch bis heute ganz klar in den Regeln von diesem Grand Prix, steht ja auch ganz klar drin, es darf nichts mit Politik in irgendeiner Art und Weise bei diesem Wettbewerb stattfinden. Mhm. Es darf keine Kleidung mit Statements getragen werden und so. Also die Regeln sind da schon ganz klar. Und ich glaube, das sind auch so die Regeln im Großen und Ganzen, die im Schlager sind. So, es muss für alle da sein, egal aus welchen politischen Lagern, es muss für alle funktionieren. So. Oder soll für schön, alle funktionieren. Schön unpolitisch, dass wir uns ja nicht raufen. Und von daher hat das schon so was Opiumhaftes, oder? Ja, das sowieso, das steht ja außer Frage. Wir hatten ja eben schon mal über diese Realitätsflucht gesprochen, ne? die im Schlager immer dabei ist irgendwie. Und ich bin auf eine Autorin gestoßen, sie wird die Grande Dame der Schlagerforschung genannt. Ich habe sie vorher auch noch nicht gekannt. Mechthild von Schönebeck. Und die hat einen wunderbaren Text geschrieben. Wenn die Heidschnucken sich in die Augen gucken. Und hat sich da quasi so auf verschiedene Modelle so untersucht, die es im Schlager gibt. Und sie hat da drin 6 Modelle genannt. Also so Modelle der Realitätsflucht. Ne? Zum einen ist das die Liebe. Ganz klar, da hätte man. Ne? Ja. Wer dann Liebe man, lebt, wird unsterblich sein. Ja, also Liebe ist einfach das Zentrale. So, dann haben wir die Heimat. Dann haben wir Tanz und Marsch. Dann haben wir das Ideal der Kindheit. Das wird ja auch immer so, ne? Heraufbeschworen so. Dann haben wir häufig auch religiöse Motive, obwohl das nicht unbedingt mit Gott in Zusammenhang stehen müssen. Ne? Also, aber da kommt ein Engel und da ist ein Stern, der deinen Namen trägt. Und weißt du, also solche Geschichten. Und dann haben wir natürlich noch den Alkohol. Ein ganz wichtiges nicht Moment. Fehlen darf. Und sie hat sich, als sie dieses Thema Alkohol dann analysiert hat, hat sie sich mit den Wildecker Herzbuben auseinandergesetzt, und zwar mit dem Titel Herzilein. Und nach der Analyse schreibt sie dann so einen kleinen Absatz. Ich muss den auch nochmal vortragen, es hat mir irgendwie so gefallen. Ich bin gespannt, ja. Der Text von Herzilein verharmlost den Alkoholrausch und verhöhnt die angesprochene Frau. Die als Herzilein und Engel titulierte vermutliche Ehefrau rangiert deutlich unter den alten Freunden. Der Freundeskreis, der Stammtisch, die kleine Kneipe in unserer Straße sind die eigentliche Heimat des Mannes. Es handelt sich um ein altes Wirtshaus, was den Ort des Alkoholexzesses nicht nur mit dem Flair der Tradition umgibt, sondern das Saufen selbst als einen überlieferten, selbstverständlichen, guten alten Brauch erscheinen lässt. Ja, trifft es auf den Punkt. Ich glaube, dass jetzt, wo du das gerade so vorgelesen hast und es ging los mit diesem, dass die Frau noch unter dem Männerkreis steht, so, ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die früher definitiv auch der Fall war, dass das Rollenbild im Schlager auch ganz klar vorgegeben war. Dass der Mann natürlich der Starke ist, der auch hier und da immer mal angetrunken nach Hause kommt. Und dass die Frau aber doch entweder bitte nicht böse sei in den Liedern mit Herzilein, du musst nicht traurig sein. Schön brav sein. Genau, schön. Also ich weiß, dir geht's schlecht, ich nehme das wahr. Aber wir können das jetzt nicht ändern, aber trotzdem, ich bin halt jetzt für dich da. So. Jetzt. Also wenn ich morgen meinen Rausch ausgeschlafen habe. Ich glaube, wenn eine Frau genau so Themen besungen hätte, das hätte nicht funktioniert, sodass die Frau sagt, hier geil, ich bin gerade mit meinen Mädels unterwegs gewesen und du musstest jetzt halt warten, weil du kannst ja auch selber mal was zu essen machen oder so. Ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert im Schlager. Funktioniert erst heute. Ne? Wahrscheinlich. Jetzt haben wir, ob das heute im Schlager funktioniert. Doch, die Helene Fischer und sowas, die besingt das doch so, sie zieht jetzt durch die Straßen, oder? Aber also, okay, in dem Sinne, es hebt sich ab von Rollen, weil es ist Männlein wie Weiblein. Egal, ob die Frauentruppe loszieht oder die Männertruppe, es ist ja immer nur wir. Es ist ja immer richtig, nur das Neudrum. Ne? Also, damals, gebe ich dir vollkommen recht, wäre nicht gegangen, weil es einfach, das hätte die Ecke und die Kante gebracht, die im Schlager nicht sein darf. Heute hat sich das Rollenmodell so verändert, dass man das ohne Probleme singen kann, dass man das ohne Probleme drüber, ja, seine Texte schreiben kann oder sie, ich weiß nicht, ich glaube, die haben mittlerweile Computer entwickelt, ne, die Texte ausgibt, weil Brainstorming in dieser Reportage auch super mit diesem Jungstar. Über was könnten wir denn singen? Ja, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, habe sie aufgeschrieben. Einmal das weite Meer, darüber könnte man mal singen, ja, ist eine gute Idee. Oder wir tanzen durchgeschwitzt in der Nacht, auch eine gute Idee, da kann man sicherlich drauf sein. Oh, und sowas Außergewöhnliches, so, und ey, dann, ich habe mir Notizen gemacht und ich dachte, er holt seinen scheiß Block raus und ich dachte, jetzt kommt die Erkenntnis. Und dann das weite Meer, ja, stimmt, jetzt wo du sagst, das Meer ist weit. Oder? Das Meer ist weit. Wie deine Tränen. Das doch sind mein Gegenwartsphilosophen. Ja, also wirklich. Unfassbar. Aber deswegen, ich einfach mal einen der politischsten Schlagersongs Udo Jürgens mit Das Ehrenwerte-Haus. Da hätte ich jetzt mal Bock drauf. Hast du ihn da? Ich hab ihn da. Der großartige Udo Jürgens mit Ein Ehrenwertes Haus. Und ich muss sagen, finde ich musikalisch wie textlich. Gute Nummer. Kann ich mit leben. Kann man mit leben? Frage ich mich, ist das Schlager? Ist eine gute Frage. Wenn wir die Definition nehmen, dass es deutsch ist, dass es eingängig ist, dann ja. Hm. Also interessant ist auch, ich habe mich da mal ein bisschen mit der Geschichte von Udo Jürgens beschäftigt, beziehungsweise habe mir einfach mal diese 2 Stunden Der Mann, der Udo Jürgens ist, angeguckt. Ich glaube, bei Amazon oder irgendwo zu streamen. Ja. Und muss sagen, es ist auch schon eine interessante Geschichte, weil man denkt immer, unsere Generation hat immer so dieses Gefühl mit, Udo Jürgens war halt einfach schon immer da. So, der war einfach ein Star und das war er schon immer. Und in dieser Doku halt so diese Anfänge mit Musik studiert und irgendwie 10 Jahre brotlos umhergetourt, bis sich irgendwann mal jemand dafür interessiert hat, wirklich halt, wo man sagen musste, das letzte Hemd gegeben, um irgendwie mit Musik was machen zu dürfen. Und dann halt dieses große Durchstarten, wo dann er auch noch irgendwie unter Tränen da mit seinen 80 Jahren sitzt und sagt, seine Familie, er kam aus einem mega reichen Haus und seine Familie konnte das überhaupt nicht verstehen, hat ihn dann auch irgendwo gesagt, wenn du den Weg jetzt gehen willst, dann kannst du stecken lassen und so. Und dann irgendwann bei seinem ersten Konzert in einer größeren Halle war dann sein Vater da und kam dann nachher Backstage und hat ihm gesagt, okay, jetzt habe ich das erste Mal verstanden, so was du in deinem Leben machst und so. Also es ist schon bewegend, was man natürlich auch sagen muss, ich glaube, also was der Mann an Groupies und Co. in seinem Leben hatte, ist, er ist da halt auch offen mit umgegangen und seine Familie sagt dann halt auch wirklich, Ja, es war halt ganz normal, dass der Papa halt über die Woche, wenn der auf Tour war, halt jeden Abend andere Frauen hatte. Nur daheim am Frühstückstisch durfte halt immer nur die Mutter sitzen. Und der Rest war so der ganzen Familie bekannt, dass er halt auch von sich sagt, ich kann auf Tour nicht treu bleiben, Punkt aus Ende. Und damit müssen alle halt leben. Ja. So. Okay. Von daher ist es auch nicht wirklich Schlager, oder? Das ist eine gute Frage, die wir eigentlich in der letzten Stunde hätten auch bearbeiten müssen. Wird ja wirklich da so hart rumgehurt im Schlagerbusiness? Ich weiß es nicht. Also, was ich ja, du hast eben davon gesprochen, dass er studierter Musiker ist, ja? Ja, ja. Ich muss sagen, da schlagen ja so zwei Herzen bei mir in der Brust. Also auf der einen Seite finde ich das irgendwie total gut, wenn die Leute irgendwie dieses Handwerk erlernt haben und so von der Pike auf wissen, was sie tun und was sie nicht tun und, ne, also Musik quasi auch vom Kopf her irgendwie produzieren können. Auf der anderen Seite geht da halt auch wieder so ganz viel verloren, ne, also dieses Rebellische, was man zum Beispiel nur hat, wenn man sagt, ich bin jetzt 16, Schule vorbei, ich habe jetzt Bock, Musik zu machen und ich gehe in die Garage mit ein paar Kumpels und lass dann irgendwas fetzen. Da schlagen irgendwie so zwei Herzen in meiner Brust. Aber gut, das nur mal so am Rande. Ich glaube, das wäre Anfang 60 in dem Ausmaß wie heute, glaube ich, auch nicht möglich gewesen mit, wir gehen mal in die Garage und machen mal Musik. Ja, technischer Fortschritt ist halt jetzt, ne, einfach gegeben. Heutzutage kriegst du für 120 € einen Verstärker und eine Gitarre. Und dann passt das. Richtig, und für schlechte Musik ist das allemal ausreichend und dann macht das auch Spaß. Übrigens als kleine Randnotiz noch, nur um sie nicht unwissend zu lassen, meistverkauftester Schlager DJ Ötzi und Nick P. Nee. Mit Ein Stern, der deinen Namen trägt. Und da muss man sagen, das war 2007 zu einer Zeit, wo die CD-Verkäufe ja schon um die Hälfte eingebrochen sind wie früher. Und da hat sich das Lied 1,2 Millionen Mal verkauft, ist viermal Platin gegangen. Aber das Klientel quasi ist damals auch noch treu und CD-Käufer. Ne? Ja, ja, ja. Ganz klar. Ich glaube, da sind ja auch viele, viele ältere Herrschaften dabei. Die Jüngeren, klar, die werden sich bei Spotify und sowas bedienen. Aber ich hätte gedacht, dass Helene Fischer das irgendwie eingerissen hat. Helene Fischer ist tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, teilt sich den zweiten Platz mit nochmal DJ Ötzi, nee, mit Anton aus Tirol, mit 1 Million Mal, Wolfgang Petri, die längste Single der Welt von 96. Und Helene Fischer mit Atemlos durch die Nacht, alles drei 1 Million Mal verkauft. Ach, Wahnsinn. Also wirklich krass. Und dann geht's los mit Slatko auf Platz 5, 750.000 Verkäufe mit Ich vermisse dich wie die Hölle. Und auf Platz 7 Slatko und Jürgen mit Bist mein großer Bruder mit 500.000. Der Mann hat dreimal Gold und einmal Platin im Schrank stehen. Boah. Verrückt. Tja, verrückt. Kann sich Vater Abraham mit dem Lied von den Schlümpfen mit mageren 500.000 Mal aber nochmal eine Scheibe von abschneiden. Aber hallo. Und da fragt man sich, ne, wer hört diese Musik? Ja. Wer hört diese Musik? An der Stelle muss man halt ganz klar sagen, uns ist es egal, ob sie da draußen Gold, Platin-Status oder sonst irgendwas bringen. Uns geht es um sie persönlich und ob da einer oder gerade drei Leute vor dem Radio sitzen. Wir sind bei ihnen hier am Sonntag auf Radio Frei. Und wir hoffen, das gefällt. Und in der nächsten Sendung ist es tatsächlich soweit. Wir feiern 2 Jahre Bäckerfaust, das Musikmagazin. Wir sind bei Folge 24 angekommen. Oh Mann, die Zeit eilt. Ist eigentlich Zeit für, wie jeder guter Schlagerstar, ein kleines Best-of zu machen. Müssen so, wir. Die größten Momente aus 2 Jahren Bäckerfaust. Oh, so ein schöner Zusammenschnitt. Super. Da auf brauchen wir nicht Fall. So viel arbeiten, ne? Das ist das gut. Stimmt, das ja. ist immer ganz geil. Nochmal schön Lorbeeren einheimsen. Also an der Stelle sei noch gesagt, für alle, die irgendwas haben zur Thematik oder sonst irgendwelche Vorschläge haben, bäckerfaustpodcast@googlemail.com ist die E-Mail-Adresse für Anregungen auf allen Podcast-Formaten und Co. Einfach überall bewerten und reinschreiben, was man so hält von dem ganzen Kabbis. Wir sind da ja irgendwo überall unterwegs und ja, Radio Frei weiterhören. Wir freuen uns. Was hast du noch so zum Schluss mitgebracht für uns? Hast du noch ein kleines Schlusswort ja, für uns? Ja, also ich habe ja heute die ganze Zeit nur gemeckert über diese Musik, weil, na klar, sie gefällt mir nicht und das hat jetzt, glaube ich, auch jeder verstanden. Aber ich wollte trotzdem noch ein Lied mitbringen, was ich irgendwie schön finde. Und zwar von der Lina Marley, das ist ein Cover. Dein ist mein ganzes Herz. Ich glaube, es ist der Kunze, ne? Heinz-Rudolf Kunze, Heinz-Rudolf den wir heute Kunze. Ja auch schon mal hatten. Mit, genau, Man weiß nicht so richtig, du sagst, ist er Schlager? Er ist kein Schlager, ich weiß es nicht, aber ich fand dieses Lied gut und wenn es kein Schlager ist, dann ist es trotzdem einfach schön. Von daher viel Spaß beim Hören. Die junge Nina Marley, noch nie gehört, aber aus dem großartigen Format TV Noir kann man sich auch immer wieder anhören. Und ja, dann einen schönen November und wir sind im Dezember. Lassen Sie uns Ihre Nikoläuse sein im Dezember. Wir haben immer an Sie geglaubt.